My people with an amazing identity, good morning. Meine Freunde mit einer wunderbaren Identität, guten Morgen. So since we are identified with Christ, da wir also mit Christus identifiziert sind, this has a whole lot of important applications. Bringt das eine ganze Menge von wichtigen Anwendbarkeiten mit sich. I want to tell you something. Ich möchte euch etwas sagen. It doesn't matter what actually is the spiritual truth. Es ist tatsächlich egal, was die geistliche Wahrheit eigentlich ist. What matters is, what is your experience. Aber was nicht egal ist, ist eure Erfahrung damit. See, whether you agree with it or whether you experience it or not, ob ihr damit übereinstimmt oder ob ihr sie erlebt oder nicht, it doesn't matter. Das ist egal. You are identified in the death and the resurrection and ascension of Jesus. Ihr seid mit dem Tod und der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi identifiziert. This is the absolute truth. Das ist die absolute Wahrheit. You know what the sad thing is? Wisst ihr, was das Traurige daran ist? Many Christians never experience what the truth actually is. Viele Christen erleben niemals die tatsächliche Wahrheit. I have a deep desire in my own heart. Ich habe ein tiefes Verlangen in meinem Herzen. Nothing that Christ has purchased for me on the cross is a simple theological truth for me. Dass nichts, was Christus für mich am Kreuz erkauft hat, für mich nur eine einfache theologische Wahrheit ist. But becomes an experience. Sondern dass es zu einer Erfahrung für mich wird. What does it help me if I have a million theological truths about my powerful life in Christ? Was hilft es mir, wenn ich eine Million von theologischen Wahrheiten über ein kraftvolles Leben in Christus kenne? If I never experience it. Wenn ich diese nie erlebe. Look what the Bible says in Romans chapter 6 and verse 4. Schaut, was die Bibel in Römer 6, 4 sagt. Therefore we were buried with him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. It talks about identity. Schaut, da geht es um Identität. So the Bible says that you have been identified with Christ in his death and resurrection. Die Bibel sagt, dass ihr mit Christus in dessen Tod und Auferstehung identifiziert worden seid. As Christ was raised, and then look what it says. Wie Christus auferweckt worden ist und dann schaut, was dann kommt. So you should walk in the newness of life. So werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. The Bible talks about walk. Wann immer die Bibel über Wandeln spricht, actually means experience. Bedeutet das eigentlich Erleben. How you walk it out in your everyday life. Wie erlebt ihr das in eurem tagtäglichen Leben? And it's very interesting that the Bible is so clear. Es ist sehr interessant, dass die Bibel da so klar ist. You were buried with Christ, and when Christ was raised, you were raised with him. Ihr wurdet begraben mit Christus und als Christus auferweckt wurde, wurdet ihr mit ihm auferweckt. That's why the Bible assumes it is normal that you walk in this newness of life, in this resurrection life. Deshalb nimmt die Bibel an, dass ihr in dieser Neuheit des Lebens und diesem Auferstehungsleben wandelt. We could talk about identification with Christ for a long time. Wir können lange über Identifikation mit Christus reden. Identified in his life. Identifiziert mit seinem Leben. Identified in his death. Identifiziert mit seinem Tod. Burial, seinem Begräbnis. Resurrection, seiner Auferstehung. And even ascension. Und sogar mit seiner Himmelfahrt. Identified in his justification. Identifiziert in seiner Gerechtigkeit. And even if in his sanctification. Und sogar mit seiner Heiligung. He sanctifies those. Er heiligt die. Who are being sanctified. Die geheiligt werden. But I want to focus on identified with the death of Christ. Ich möchte mich aber darauf fokussieren, mit dem Tod Christi identifiziert zu sein. Love the truth about being identified in his resurrection life. Obwohl ich die Wahrheit liebe, mit seinem Auferstehungsleben identifiziert zu sein. But in this series I just want to talk specifically about identified with his death. Aber in dieser Serie möchte ich speziell über die Identifizierung mit seinem Tod reden. May I give you a little thought? Darf ich euch einen kleinen Gedanken mitgeben? Or as they say so beautiful in English, food for thought. Oder wie man in Englisch so schön sagt, Futter für die Gedanken. Isn't it wonderful to be identified with the resurrection life of Jesus? Ist es nicht schön, mit dem Auferstehungsleben Jesu identifiziert zu sein? Know that powerful resurrection. Ihr kennt dieses kraftvolle Auferstehungsleben. May I give you food for thought? Darf ich euch Gedankenfutter geben? Without death, no resurrection. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Nobody can be raised from the dead until they've died first. Niemand kann von den Toten auferweckt werden, wenn er nicht vorher gestorben ist. And the same way, you cannot be identified in Christ's resurrection unless you first have been identified in Christ's death. Und somit könnt auch ihr nicht mit der Auferstehung Christi identifiziert werden, wenn ihr nicht vorher mit seinem Tod identifiziert wurde. This is why in this series I want to really put the focus on how important it is to be identified in his death. Deshalb möchte ich mich in dieser Serie wirklich auf die Wichtigkeit der Identifizierung mit dem Tod Christi fokussieren. So we will talk about what the cross actually means to us. Wir werden also darüber reden, was das Kreuz eigentlich für uns bedeutet. It's very interesting that there is a large community in the Christian world today that have become enemies of the cross. Es ist sehr interessant, dass eine große Gemeinschaft in der christlichen Welt die Feinde des Kreuzes geworden sind. And the Bible actually says it. This is something that's going to happen. Und die Bibel sagt auch, dass das geschehen wird. Let's be friends of the cross, not enemies. Lasst uns Freunde des Kreuzes sein, nicht Feinde. Have a great day. Habt einen großartigen Tag. I'll see you tomorrow. Bis morgen.